Guck doch mal, wie es dem Girard so geht. Ja, wie hast du das denn gesehen? Ja, ich habe in die Pott-WG geblickt. Ah, da. Ganz schlauer. Ach so, ich habe mir gedacht, wir haben jetzt so 20 vor 8 oder so, oder halb 8 haben wir rum, habe ich gedacht, da kann man ja mal gucken, ob da was los ist. Hast du mal, hast mal das Teelicht mal gezündet? Genau. Ja, mit deinen Autos, da hast du ja wirklich was am Start, wa? Ich weiß auch nicht warum, das ist ein Graus, wirklich, das ist Ich hab's noch nicht gehört. Ich habe dummerweise Hörbuchempfehlungen gekriegt, die haben gerade Vorrang. Ich glaube, dein Bruder ist dran schuld, Frank. Oh, was empfiehlt er denn so? Ja, das weißt du, Chantal, tu mal die Oma winken. Ach so, ach, jo. Und dann gibt, ja, jetzt habe ich gesehen, der hat ja noch mehr Sachen rausgebracht. Und das ist ja, kennst du die Hörbücher? Nee, habe ich noch nicht gehört. Das ist also wirklich, das ist ein Sozialarbeiter, der aus der Mittelschicht berichtet. Also quasi wie hier bei Flodders. War das nicht auch ein Sozialarbeiter? Werner? Das war doch auch so ein Sozialarbeiter, ne? War das nicht? War alles ein Sozialfall. Ja, aber wenn du dir das ehrlich ernsthaft anhörst, ne? Also erstmal die Namen, also ich glaube, der einzige Name, der in diesem Hörbuch irgendwie vernünftig ist, ist der Vater, der heißt Günther. Er wird liebevoll von seiner Frau genannt Ochmann Günther. Er heißt Ochmann Günther. Ochmann. Ochmann Günther. Ja, aber dann geht dieser ganze. Dann geht da dieser ganze Kevinismus los hier. Kevinismus? Ja, das sagen die. Ist kein Witz. Chantal, Cheyenne, Chiara, Malte Benjamin und ach, was war das? Was habe ich heute gesagt? Claudius Magnus, also so Namen, so, wo du denkst, so, die Kinder sind geprägt fürs Leben. Ja. Versaut fürs Leben, meinst du, ja. Also Hörbuchempfehlung, Chantal, tu mal die Oma winken, ne? Das ist also so, wirklich so, ja. Das ist kein Hörspiel, das ist auch nicht ausgedacht. Im Endeffekt musst du bei uns nur, das halt nennt sich Hückelhoven, musst du mal eine Stunde spazieren, hast das Hörbuch auch gehört. Ja, aber das ist wirklich, wenn du das anhörst, das ist wirklich Klischee, weißt du, so typisch hier Extensions-Haare an Kopf gebastelt, Sonnenbank, der klassische Urlaub, nicht Mallorca oder Ibiza, natürlich Lorette de Mar mit dem Bus. Also, das ja, ist so, geil. Das ist so richtig, und das ist Viertel so. Arsch. Ja, ich hab mir manchmal gedacht, die haben Hückelhoven nur aufgebaut als Drehort für Mitten im Leben. Habe ich mir das so vorgestellt, dann ist wirklich der absolute Kracher da. Mitten im Leben war Aachen heute auch, habe ich in den Nachrichten gesehen. Da ist irgendwas auf der Bahn gefallen bei euch, ne? Och, keine Ahnung. Na ja, gut. In NRW ist letzte Nacht einiges auf irgendwelche Gleise und Oberleitungen gefallen. Ja, ich habe gestern auch fast einen Baum mitgenommen, als ich gestern Abend meine Frau vom Festzelt abgeholt habe. Auf dem Rückweg. Der lag da auf einmal mitten auf der Straße. Und ich jetzt bin mir hat sicher, das Auto Hinweg einmal hatte. Heile. Ja, ne? Dann macht das noch selber kaputt, oder? Nee, ich konnte noch vorher bremsen. Weil ich war mir sicher, dass der auf dem Hinweg nicht da lag. Ich hab aber immer so das Gefühl, die übertreiben so mit dem Wetterbericht. Warum machen die das? Warum übertreiben die so dermaßen? Ja, weiß ich jetzt nicht. Übertrieben war das nicht, was die für hier das Oberbergische angesagt haben. Das traf schon ziemlich zu. Ja, aber die haben auch bei uns Niedersachsen und so angesagt. Und ich habe extra das Fenster heute Nacht aufgemacht. Ich habe also im Wohnzimmer geschlafen heute, also nicht weil ich meine Frau mich rausgeschmissen hat, aber donnerstags ist bei uns Pasta-Nudel-Mädelsabend, wobei ich immer mich streite, was ist Pasta, was ist Nudel? Für mich ist das alles Nudel. Ob da Spaghetti, Macarone, Tagliatelle und Gabi draufsteht auf dem Paket, das ist alles Nudel. Oder, Pasta ist doch Nudel, oder? Ja, eben, genau. Ja, wenn ich meine Frau sage, was gibt's zu essen heute? Ja, Pasta. Dann fragst du nächste Woche, was gibt's denn? Ja, Nudeln. Da bin ich immer schon kurz vorm Explodieren. Ich denke, ah, okay, es gibt irgendwas aus Teig. Italienischem Teig. Nee, und dann gucken die nämlich donnerstags, ist nämlich immer Moppel-TV. Also hier, wie heißt denn das hier, die Heidi Klumpen-Show? Germany's Next Topmodel, also Moppel-TV. Ach Gott. Ja, und dann gucken die das und da hast als Mann nichts verloren. Ja, und deswegen habe ich im Wohnzimmer geschlafen und habe gedacht, naja, die haben ja Weltuntergang angesagt für heute Nacht. Mach mal das Fenster auf, mal gucken, was passiert. Und ja, ich weiß es nicht. Also, ich hätte fast gesagt, es war noch nicht mal ein Wind da bei uns. Ach, ehrlich? Nö, also es war bei uns echt überhaupt nichts. Also, ja, okay. Ja. Du bist ja auch da weit nördlicher wie wir. Also hier war es so, ich habe die Nacht auch mal Fenster aufgemacht, weil ich was gehört habe. Ich habe gedacht, da wäre irgendwas umgefallen oder was. Ja, Fenster auf, direkt geduscht. Also Wahnsinn. Der Wind stand so auf dem Fenster, dass also wirklich der Regen da richtig reingeblasen wurde. Und ja, also war schon berechtigt. Feuerwehr ist auch hier mehrfach ausgerückt, die ist direkt hier in der Nachbarschaft. Ja, ich will das auch nicht kritisieren. Also ich denke schon, also das wird in NRW schon schlimm genug gewesen sein. Aber ich habe immer das Gefühl, für Südniedersachsen, also wir kriegen immer ein Extrawetter, was sowas von hochgespitzt einem um die Ohren gehauen wird, dass du denkst, so morgens Weltuntergang. Ich meine, gut, Girard ist jetzt ein bisschen jünger, Frank ist jetzt ein bisschen eine ältere Generation. Obwohl, Girard, du kennst auch noch Schnee. Regelmäßig jedes Jahr? Ja, kenne ich auch noch. Ja. Das kennst du auch noch. Dieses weiße Zeug, was vom Himmel fällt, nicht das, was du dir beim Daten in die Nase ziehst, sondern das, was vom Himmel fällt. Genau. Und da hatten wir früher, ich weiß nicht, bei uns in der Region 40, 50 Zentimeter Schnee. Draußen waren 15 bis 20 Grad minus und das 3 Monate oder noch länger lang. Und es hat keinen interessiert. Heute kriegst du eine Ansage. Morgen früh Schneefall, 3 Zentimeter Neuschnee. Am besten Schneeketten aufziehen, eine Salzwassersprühanlage ans Auto schnallen, damit ja nichts passiert. Alter, das ist doch so dermaßen übertrieben mit dem Wetter, oder? Ist das nicht so? Das ist doch so, oder? Was lachst du, Frank? Ist doch wahr. Ja, ich meine, okay, wo haben wir denn die Wettervorhersagen da gehört? ZDF gab es die und im Radio. Ja, heute will ja jeder Wetter vorhersagen. Es gibt wie viele Wetter-Apps? Alle müssen sie natürlich irgendwas verbreiten. Ah, ist ja wurscht. Früher war mehr Lametta. Ja, ich gucke ja auch auf mehrere Wetter-Apps. Das Lustige ist, ja. dann stehst du morgens auf und guckst raus, so denkst du, naja, Schnee, guckst raus. Oh, Schnee ist neu, ist unsichtbar. Haben sie eingefärbt über Nacht. Ist nicht da. Da denkst du immer so, ey, Leute, warum übertreibt ihr so? Ich weiß es nicht. Ja, wird schon ziemlich gehypt, das stimmt schon. Aber ich weiß auch nicht. Wenn keiner was zum Verzählen hätte, dann wird halt sich über das Wetter aufgeregt. Und ja, das scheint mir auch so ein bisschen so Trend zu sein, ne? So Dinge zu hype, die eigentlich. Was machst du denn gegen das Wetter? Nix. Ne? Und dann. Was machst du gegen so einen Trump? Nix. Und beides wird gehypt. Also. Ja, das. Guten Tag. Guten Tag, ja. Ach, der Rikscha Andi. Andi, wir sind gerade bei Wettervorhersagen. Also, wenn du dich gerne mit einbinden möchtest, wir fragen uns gerade, warum das Wetter nicht so ist, wie es ist, was angesagt wird. was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Bist du beim Karneval Montag, Frank? Also, du bist ja da. Nee. Himmels Willen. Nee, gehen wir mal fort mit da irgendwo am Zug stehen und sich, was weiß ich, eine Flasche Kümmerling an die Birne werfen zu lassen. Sowas moin, moin. Ja, moin. Die schmeißen hier Schnäpse und Bücher sogar. Und ja, das ist im Oberbergischen ganz doll. Hat der Andi der Bücher? Der Andi, ja, ja. Der Andi war kein Kochbücher, oder? Der Andi sagt nee, Kochbücher haben sie geworfen. Ach so. Ich dachte ja. So, diese Brockhäuser. Brock. So eine ganze Enzyklopädie, Batsch! Ja. So. Der Andi sagt das zweite Mal Hallo. Kann das sein, dass er uns nicht hört? Andi, hörst du uns nicht? Jetzt höre ich euch. Beim ersten Mal habe ich euch nicht gehört, weil natürlich mal wieder was mit meiner Einstellung nicht stimmt. Ich denke, hä? Okay, er antwortet nicht und dann sagt er nochmal Hallo, moin, moin. Denkt, okay, er hört uns nicht. Doch, doch. Ich weiß jetzt wahrscheinlich auch, warum mein Intro nicht funktioniert hat. Haben wir nach der letzten Night of the Pots noch rausbekommen. Ah, okay. Ihr habt keinen Strom aufs Abspielgerät gegeben? Nein. Bei Ultraschall gibt es noch so einen Hub. Ja. Nennt sich das. Den gab es früher. Den musstest du immer haben, wenn du über Skype was machen wolltest. Das ist richtig. Und ja. Da ich nicht mehr über Skype irgendwelche Sachen mache, habe ich den gar nicht mehr installiert gehabt. Ja. Und wahrscheinlich lag es da dran. Das muss ich jetzt irgendwann mal nochmal austesten, aber nicht heute. So, kannst ja an einen spielen. Das ist ja Karneval. Aber das spielt jeder denn. Ist kein Problem. Wir waren gerade ja beim Karneval. Ich wollte gerade fragen, Girard, du lässt dir Kümmerlingflaschen an eine Birne schmeißen, ist das richtig? So wie Frank das kann. Kümmerling? Nee, was hast du gesagt? Ekliges Zeug. Ja, Frank hat doch gesagt, die schmeißen da Kümmerling. Nee, was hast du gesagt? Ja, Synonym für Schnäpse. Schnäpse in kleine Fläschchen. Ja, das ist Kümmerling. Das ist Schrott. Trinkt doch keiner. Also ich mag. Zu Karneval trinke ich alles. Ey, wenn es umsonst ist, ist es egal. Von Kümmerling habe ich so viele Runden und Anker gesoffen, dass ich das Zeug nicht mehr sehen kann. Nö, das kommt mir vor. Bist du denn jetzt durch mit deinem Karneval? Du warst ja jetzt auf einer Kappensitzung, Girard. Ist das dein Karneval oder geht das jetzt dieses Wochenende Rosenmontag richtig ab bei dir? Nee, ich ging früher. Mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, habe ich da zurückgeschaltet. Also wir werden Samstag noch zum Nachbardorf gehen. Da ist halt offiziell der erste Zug. Und da werden wir halt noch mit der Kleinen hingehen. Und da treffen uns dann noch so mit 7, 8 Mann. Da wird auch was getrunken noch dabei. Und dann Sonntag die Kindersitzung. Und dann war es das für mich. Das hat so ein bisschen was von Krieg. Ne? Das ist der erste Zug. Hatten die nicht auch Züge im Krieg früher? Es hat so ein bisschen was von Krieg. Es ist auch mittlerweile fast genauso. Nur schade finde ich, dass die Züge hier mittlerweile echt so ins Lächerliche gezogen werden, dass es sich schon gar nicht mehr lohnt. Ich habe jetzt hier aus der Nachbarstadt, die hatten vorher mal wirklich einen großen Zug, ich sag mal so 100 Wagen knapp. Also für ein Dorf, sage ich mal, ist das schon groß. Und mittlerweile haben sich für dieses Jahr 15 Züge angemeldet nur. Weil die jetzt mittlerweile anfangen, die kriegen die Musik vorgeschrieben, die sie spielen müssen. Ganz kurz, du redest von Wagen, ja? Ja, ja. Ah, okay, weil ja, ich habe jetzt gesagt, so ein Karnevalszug. Ich habe es gerade überlegt, 15 Karnevalszüge, ist aber eine Menge. Also du redest von 15 Wagen, die sich angemeldet haben. Ja, okay, alles klar. Genau, weil die kriegen mittlerweile halt vorgeschrieben, welche Musik sie spielen müssen. Finde ich mal gar nicht so verkehrt, weil die meisten sind hier mittlerweile mit diesen riesengroßen Anlagen, die sich nur noch übertreffen wollen von der Lautstärke, dann wird da Techno gespielt. Das können sie von mir aus spielen, wenn sie zum Zug unterwegs sind, aber nicht auf dem Zug selber. Da gehört für mich Karneval und Stimmungsmusik hin. Das heißt, Wagen 1 dann so Wagen 1 heute von 12 bis 12.30 Uhr den Wendler Hitmix. Wagen 2 dann bitte den Pur Hitmix. Ja, die kriegen jetzt mittlerweile so einen Stick von der Stadt halt quasi in die Hand gedrückt. Da sind dann 400 Lieder drauf und die dürfen sie spielen, kreuz und quer, wie sie wollen. What? Und, aber das Schönste fand ich, die Karnevalszüge sind mittlerweile auch arg teuer geworden, muss ich sagen. Ne? Früher, wo ich noch auf dem Karnevalszug mitgemacht habe oder auf dem Wagen mitgemacht habe, besser gesagt, ist es halt so gewesen, du bist mit 30 Mann hinten auf dem Hänger drauf und bist zum nächsten Zug gefahren. Ne? Von einem Zug zum anderen. Kannst du die Playlist organisieren? Das würde mich würde ja mal interessieren, was auf diesem Stick drauf ist. Ich kann mal gucken, ob ich da mal eine Info drüber kriege. Ja, einfach nur mal so. Banner-Auswahl. Ich meine, das ist ja von wegen GEMA, ist das ja schlau, wenn der Veranstalter die Lieder vorschreibt, dann schickt er die Liederliste bei der GEMA ein und ist durch. Wenn jeder Wagen sein eigenes Geröll spielt, das kriegst du ja gar nicht unter Kontrolle. Und die sind ja sowas von dahinter her im Moment. Die stellen die Leute mit in den Zug, ja, zu hören, was werden da für Lieder gespielt. Und dann wird das später abgeglichen. Und wenn der Veranstalter das nicht eingereicht hat, dann ist richtig fies teuer. Ja, das ist ja ab, wo sie können. Das ist ganz verrückt. Ja. Ich glaube, das hat aber mehr den Hintergrund, dass wirklich die letzten 2-3 Jahre die Karnevalszüge keinen Spaß mehr machten, weil jeder Wagen nur noch auf diesen Hardcore-Rotz aus war. Ja, das, glaub, kann ich, das kann verloren. Ich nicht. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ich meine, gut, also wenn ich habe selber jahrelang dann Disco-Musik gemacht und wenn ich jetzt höre, da sind 400 Musiktitel, 400 Stück. Und ich meine, so ein Karnevalsumzug, keine Ahnung, du redest von Nachbarort, von 15 Wagen, das hört sich für mich an, also länger als 2 Stunden wird die Nummer eh nicht laufen, richtig? Nee, richtig. Ja, aber du musst ja überlegen, dass jeder Wagen quasi gesehen ja auch ihre 5-6 Züge mitmacht während der Woche. Ja, also aber, ist ja nicht aber, nur ein Zug. Aber wie gesagt, also ich weiß so aus dem Kopf, so als Discjockey, du schaffst in einer Stunde ungefähr 12 bis 13 Titel zu spielen. So, bei 400 Titeln werden noch 12 Titel, also ich behaupte einfach mal, ich meine, deswegen würde mich mal diese Playlist interessieren. Ich würde mit Sicherheit den einen oder anderen Titel finden, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt Karnevalsnummer, das spiele ich. Ob das jetzt das Rote Pferd ist oder Anton aus Tirol oder De Höhner oder Viva Colonia. Also Viva Colonia steht damit Sicherheit drauf. Ja, klar. Dann wird da definitiv mit draufstehen. Was ich aber viel interessanter finde, ist die Tatsache, dass mittlerweile jeder Teilnehmer, also nicht der ganze Wagen, sondern jeder einzelne Teilnehmer muss an die Stadt Erkelenz mittlerweile, wenn sie mitlaufen wollen, 2 Euro wegen Terrorismusversicherung bezahlen. Okay. Eine Terrorversicherung. Jetzt haben wir uns da auf der Arbeit gestern drüber unterhalten. Was habe ich denn davon von den 2 Euro? Frage ich wollte gerade sagen. Kriegen die Hinterbliebenen dann meine 2 Euro zurück, wenn ich erschossen werde? Ich wollte gerade fragen, kriege ich für die 2 Euro auch was geboten? Kommt da auch, sage ich jetzt mal, ein SEK, was neben dem Zug hermarschiert oder ein Stripper-Polizist, der für die Mädels noch eine Runde da irgendwie seinen Schlüpfer fallen lässt? Ich weiß es ja nicht. Also kriege ich für die 2 Euro was geboten oder sagen jetzt einfach nur, das ist, wir schließen eine Versicherung ab und wenn jetzt hier einer mit dem LKW hier reinfährt, dann kriegt jeder Hinterbliebene 2 Euro oder was? Ich denke mal eher, das wird die Kosten, die sie halt für den Sicherheitsdienst bezahlen müssen, auch für die Polizei, die machen das ja mittlerweile auch nicht mehr wirklich umsonst, dass sie damit die Kosten dort auffangen wollen. Ganz einfach. Ja, ich meine, okay, Sicherheitsdienst, verstehe ich, ist privat, Polizei, ist Staat, ist staatlich, dafür zahlen wir Steuern. Ist halt einfach so. Und ja, aber gut, wenn die sich da jetzt bei euch so versichern wollen, ja, Problem ist mittlerweile eher daran, dass viele Wagen absagen, die ganzen Züge, weil es einfach mittlerweile uninteressant wird. Ne? Die Auflagen für den Wagen mitfahren zu lassen sind mittlerweile so hoch und die Leute, die da mitmachen, sind halt in der Regel, sag ich mal, so 18 bis 25 Jahre alt, die wirklich sich noch da Mühe geben, ne, und was machen wollen. Also hast du auch mal an so einem Wagen mitgemacht, mitgearbeitet und gehandelt? Ja. Und hast, wie ist das bei so einem Wagen? Also die großen Karnevalsumzüge. Das ist furchtbar feucht, die ganze Brauerei. Oh ja. Furchtbar feucht. Oh ja. Nein, was ich sagen will, die großen Karnevalsumzüge wie Köln, Düsseldorf und Mainz sind ja, glaube ich, die 3 großen. Die planen ja, so wie ich das immer höre, 1 Jahr. Macht man das auf den kleinen Dörfern bei euch auch? 1 Jahr? Ja. Ja, okay. Das ist so. Also wenn der Karneval vorbei ist, wissen wir quasi schon, was wir nächstes Jahr machen. Ja, jetzt pass auf. Ich gehe, die haben ja letztes Jahr angefangen, vor einem Jahr zu planen. Und ich habe früher, ich meine gut, früher hatten wir nichts anderes. Wir hatten nur erste, zweite, dritte und eventuell DDR1 bei uns. Dann hast du Rosenmutter die Karneval zum Zug geguckt. Und ich gehe mal davon aus, und da frage ich mich immer, wie setzen die das um? Kurz bevor Rosenmontag ist, und es passiert irgendwas in der Welt, irgendwas ganz Spektakuläres, dann schaffen es immer irgendwie 1-2 Wagen, dass die das komplette ummodeln. Weißt du, was ich meine? Naja. Ich will damit sagen, worauf ich hinaus will oder so, ich garantiere dir, in Köln oder in Düsseldorf oder in Mainz gibt es mit Sicherheit 1 oder 2 Wagen, wo der bekloppte Trump drauf ist. Ja, logisch. Ja, aber das hat doch vor einem Jahr keiner gewusst. Aber geahnt. Okay, ja, meinst du, die haben vor einem Jahr schon die hässliche Föhnfrisur gebastelt? Ne, ich denke mal, die bauen das, soweit es geht, neutral. Und ach, die bauen so eine Bühne, Geländer und so weiter. Girard. Die bauen dann irgendwie eine Pappfigur, die... Eine Schaufensterpuppe. Girard hat so ein schönes Wort mal dafür gehabt. Wie hieß die? Was? Du hast doch mal zu so einer Schaufensterpumpe, was hast du denn da gesagt? Boah, keine Ahnung mehr. Da hast du doch gesagt, die sind nicht männlich, die sind nicht weiblich, die haben auch, was hast du? Ach, die haben die Metall, diese Metall, mit, wie heißt die nochmal hier? Oh Gott. Ja, irgendwas hast du mal gesagt. Oh Gott, diese Beule. Metall. Wie heißt der? Mattel-Beule, genau. Genau, Mattel-Beule. Ja, die sind nicht weiblich, männlich, die haben eine Mattel-Beule. Ja, genau, wie alle Barbies und Kens. Ja gut, das kann natürlich sein, dass die halt irgendwie, das wird ja, also ich weiß nicht, Gerard, du hast gebaut, das ist ja wahrscheinlich irgendwie hier wie im Kindergarten früher, viel mit Kleister und Papier, ne? Irgendwie sowas, ne? Ja, bei uns war zum Schluss eigentlich mehr mit Schweißen und ja, das Problem ist, du hast ja schon mal, also ein Jahr Vorbereitung ist jetzt ein bisschen übertrieben, du überlegst natürlich, die Zwischenzeit gebaut wird die letzten 2 Monate. Okay, bei uns war es vielleicht die letzten 3 Wochen. Ja. Das ist ja halt auch eher so das gesellige Beisammensein. Ne? Da wird ja, lange geplant bei viel Flüssigkeitsbedarf. Genau. Und dann wird irgendwann mal was gebaut. Aber ja, das wird ist auch nicht so gepöttet, damit nichts passiert. Also genau, du triffst dich quasi in einem Wagen und du weißt, okay, ich muss jetzt bauen, du hast noch genügend Zeit. 3 Wochen bevor Karneval kommt, oh mein Gott, in 3 Wochen ist Karneval, wir sollten vielleicht mal langsam fertig werden. Genau. Das ist einfach... Immer wieder erstaunlich. Ja, ich meine, gut, den Trump kannst du nicht zusammenschweißen. Der fackelt ja ab, wenn du den anfängst zu schweißen. Aber ich glaube, das sind noch ganz andere Sachen, wie wir hier haben, ne? Die in Köln und Mainz und so, gerade Köln, die sind ja mehr auf dieses politische aus, die immer so einen Gag dazwischen haben. Ne? Und hier auf dem Dorf ist das ja ganz was anderes. Da suchst du dir ein Thema aus, was aktuell ist, sag ich mal, zum größten Teil. Ne? Das kann natürlich sein, dass sie sich wirklich letztes hingesetzt haben und haben eine Hillary Clinton gebastelt und einen Trump gebastelt. Ja. Das war ja allgemein bekannt. Genauso wie sie ja jetzt schon eine Merkel basteln können und wie heißt der von der SPD, der wie heißt Scholz. Der? Scholz. Scholz, genau. Ich weiß nicht. Patsch. Ja gut, Andi kommt von der Küste. Ich glaube, Andi ist auch normal. Ist gut. Bei euch gibt es keinen Karneval, ne? Scholz ist gut. Du weißt doch, wie der Kanzlerkandidat geworden ist. Nein, ich komme nicht von der Küste. Nee, wo sitzt du jetzt gerade? In Hamburg. Sag ich doch, Küste. Küste. Ach, die Küste ist hier 100 Kilometer weg. Ja, scheiß auf dich. Das ist eine Küste wie Leute immer, ja. Ja, nein, Küste, auf jeden Fall. Du kommst aus dem Norden. In Hamburg gibt es kein Karneval zum Nein, Küste. Ursprünglich komme ich aber aus Nordrhein-Westfalen. Ach du Scheiße. Das heißt, du bist so ein Eingewanderter, der das den Leuten versucht beizubringen. Das heißt, also wenn es einen Karnevalsumzug in Hamburg gibt, dann bist du da ganz weit vorne mit im Orga-Team oder was? Nein. Nein. Nein. Nein, ich habe auch in Nordrhein-Westfalen nichts mit dem Karneval zu tun gehabt, außer als Jugendlicher, wo man da hingegangen ist, sich mit der Dorfjugend an einer bestimmten Stelle am Rathaus in Hagen am Reinoldi-Brunnen, hieß das früher, getroffen hat, sich besoffen hat und dann wieder nach Hause gefahren ist. Ja, ihr wollt uns auch fahren, Respekt. Mit dem Bus natürlich. Oder irgendeiner blieb nüchtern. Wir hatten früher jemanden dabei, der immer nüchtern geblieben ist, weil er keinen Alkohol mochte und der hatte auch einen Führerschein und ein Auto und ist dann immer gefahren. Ja, perfekt. Ja, das war perfekt. Das heutzutage postet derjenige Fotos von Mallorca, wie er da beim Ballermann richtig abgeht. Nee. Guck mal hier, die alte Chantal, du mal die Kollege winke, hallo Chantal. Ja, das ist dann so, irgendwann dann kommen die aus sich raus. Ich meine, Kinder weiß ich auch nicht, meine Tochter ist 15, also die hat mit Alkohol auch nichts am Hut, ja gut, Konfirmation, so den üblichen Schnaps, den man mal hingeht, nee, ist nicht meins, Wein, Sekt, nee. Ja, jetzt war sie mal bei einer Freundin Silvester, ja, so ein Alkopop mal getrunken, aber so richtig, wirklich. Ich finde es ja auch gut. Ich finde es ja, genau, gut, dass sie so. Ich finde das auch völlig in Ordnung oder so. Aber gut, die Zeit, ich unterhalte mich ja jeden Tag mit Kunden darüber. Die Zeit ist ja auch eine ganz andere Zeit. Ich meine, wir haben uns vorhin über das Wetter unterhalten. Früher hatten wir noch mehr Schnee, da war mehr Lametta. Und heutzutage ist es ja so. Da sterben ja hier im ländlichen Bereich, da sterben ja mittlerweile die Diskotheken aus. Da geht doch keiner mehr hin. meine gut, Hamburg, da werden noch Diskotheken mit Sicherheit besucht, beziehungsweise durch den Kiez wahrscheinlich eher die Etablissements und die, keine Ahnung, Strip-Lokale, Strip-Bars, ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich weiß nicht, Girard, du wohnst auf dem Dorf? Ja, kann man so sagen. Gibt's noch eine gibt's bei euch noch eine Dorfkneipe, die auf hat? Nee, gar nicht mehr. Also ich weiß, kurz bevor ich geboren wurde, aber das weiß ich nur noch aus Erzählung, hatten wir mal 12 Kneipen im Dorf. Oh, das ist aber eine Menge. Ja, mittlerweile keine einzige mehr. Ja, und so ist es mit den Diskotheken doch auch, oder? Ja, also ich kann die Diskotheken, die ich hier im Umkreis von 30 Kilometern erreichen kann, an einer Hand abzählen. Da brauche ich noch nicht mal zwei Finger für. Ja, das sind dann aber alles Großraumdiskotheken wahrscheinlich, ne? Irgendwo auf der Wiese gebaut. Nee. Also wir haben hier, sag mal, die nächste Stadt, die ist halt 12 Kilometer entfernt. Da hast du noch eine Disco und dann war es das aber auch. Alle anderen haben im Endeffekt dicht gemacht, die Großraumdiskos, die wir hatten. Mhm. Weil sich das einfach, ja, ich meine, die eine fand ich schade, die hat sich immer noch gut rentiert, aber der hatte irgendwann keine Lust mehr. Und der hat dann gesagt, ich habe schon 40 Jahre hier die Diskothek, nö, ich habe keine Lust mehr. Die Kinder haben es ausgeschlagen, die wollten das nicht übernehmen. So, dann geht das Ding halt zu. Da bist du doch nur gerne hingegangen, weil es da Flatrate-Saufen gab oder 1-Euro-Partys? Das gab es zu meiner Zeit noch nicht, wo ich in die Disco gegangen bin. Mhm. Nee, das fing danach an, komischerweise. Ja, wie gesagt, also wir haben hier, es gibt in Deutschland gibt's so, so eine Kette, ich weiß nicht, Alpenmax, sagt das irgendjemand was? Das ist sowas wie Wiener Steffi? Hey. Wenn man das noch kennt. Nee, Steffi, also, wer kennt denn das nicht? Pflaumenbaum kenne ich noch. Ja, Pflaumenbaum, genau sowas. Für Pflaumenbaum habe ich auch mal Musik gemacht. Ja, so eine Kette ist das, die gibt es bei uns noch, Alpenmax. Und dann gibt es noch so eine Disco, die hält sich auch schon seit Jahren. Aber ich weiß nicht, ob da noch was los ist. Ich meine, gut, Göttingen hat noch den Vorteil, Göttingen ist noch ein bisschen Unistadt oder so, ne? Aber sonst so hier. Außer vor Wiener Steffi hat auch nicht wirklich was mit Disco zu tun, ne? Was ist, also, was, nicht, das nicht war Karneval das ganze was Jahr lang. Was ist denn die Wiener Steffi? Die Wiener Steffi. Sowas wie Pflaumenbaum. Ach, das ist so eine Diskothekenkette? Wiener Steffi? Ich weiß nicht, wie viel gab es davon von den Läden? 3, 2? Ich kenne ja, nur Läden in Köln, glaube ich. Ja. Ja gut, Gerard kennt ja Wiener Steffi. Ich google das. Also ich kenne auch nur das Wiener Steffi in Köln. Das ist aber für hier so angesagt, wenn ihr Junggesellen seid. Warte mal, oder war das Wuppertal? Gab's noch die haben noch eine Internetseite. Die Wiener Steffi. So, was ist denn hier? Hier trinkt man Frühkölsch. Das ist ja schon mal, das geht ja schon mal gar nicht. Ja, das ist in Köln, was verlangst du, dass du Altbier kriegst? Das war ja. Boah! Oh, hier, Donnerstag Weiberfastnacht, am Freitag 24. Karnevalsfreitag, Karnevalssamstag, Karnevalssonntag, Rosenmontag, jeweils Eintritt 10 Euro. Nee, Sonntag ist Eintritt frei. Aber ja, Gerard, du bist jetzt am Wochenende bei den Nachbarn. Bieten die euch denn auch sowas wie hier so eine schwarze Klofrau? Du hast ja die Woche eine schwarze Klofrau gesehen, ne? Eine schwarze Klofrau, den Mutombo, ja. Mutombo und Buku. Wer heißt er? Jones? Dave Davis. Dave Davis, ne, ja. Oh. Nee, das ist jetzt, das wird, Kindersitzung ist ganz normal halt. Ne? Das ist ein bisschen was für die Kinder. Da wird der Elferrad auch komplett ausgetauscht gegen Kinder-Elferrad. Und dann wird halt nur so ein bisschen für die Kinder ein bisschen Programm gemacht. Ansonsten, die Kappensitzung war ja letzte Woche. Wir haben ja keine zwei mehr. Wir haben nur noch die eine. Und morgen ist wirklich nur der reine Karnevalszug. Ich denke mal, der wird so 3-4 Stunden wird der gehen. Deine Tochter läuft da mit in dem Zug? Nein. Ach, die geht nur zu diesen Sitzungen hin. Die stellt sich nur am Rand und sammelt Süßigkeiten. Also. Ist ja, was sag ich da? Sprengstoffmariechen. Sprengstoffmariechen, genau. Nee, die hat Sonntag wieder ihren Auftritt, ja. Okay. Was tanzen die da? So Kinderlieder oder was? Oder wie läuft das? Nee, richtige Karnevalslieder. Also jetzt, ich glaube, sie tanzt jetzt auf, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die das singen. Piraten wie wir von Casala, glaube ich, ist das. Okay. Darauf tanzen die halt momentan. Also die haben wirklich schon Karnevalslieder drauf, die dann tanzen. Diese typische Tanzgarde-Lieder halt, ne? Ich weiß ja nicht. Also ich habe, ich weiß, ja, also ich habe ja als Disc-Jockey gearbeitet oder aufgelegt in Disco. Ich habe, wie gesagt, auch im Pflaumenbaum gearbeitet und ich musste natürlich auch mal so diese ganzen Party-Dinger spielen. Und ich kann mich an ein Dings erinnern, wie heißen die? Ist auch eine Kölner Band, glaube ich. Brings, super geile Zick. Super geile Zick. Genau. Ist das ein Karnevalslied? Ja, ne? Ja, würde ich jetzt nicht kannst drin einstufen. Kannst du aber ganzjährig spielen, super ja, geil. Würde ich jetzt nicht drin einstufen, aber kann man spielen über Karneval. Ist halt, gehört halt zu den Stimmungsliedern, ne? Und da mache ich auch so keine Ausnahme im Endeffekt. Stimmungslieder gehören zu Karneval, genau wie die reinen Karnevalslieder. Okay, ja, was ist denn jetzt so ein reines Karnevalslied? Die Höhner ist eine Karnevalsband? Nein, eigentlich auch nicht. Also die sind durch den Karneval natürlich wirklich berühmt geworden, muss man sagen. Die haben ja wirklich über Jahre lang wirklich immer diesen einen Nummer-1-Hit gehabt über Karneval. Das war jahrelang so, dass genau das wirklich auf jedem Wagen zu hören war. Was die letzten Jahre wirklich abgeflacht ist. Was war das? Das war die Karawane. Die Karawane zieht weiter zum Beispiel. Ah ja, okay, ja. Ja, das hört es ja über Jahre lang auf jedem Wagen. Und das ist auch das Einzige, was ich kenne. Aber was hatten sie denn noch großartig? Oh Gott. Ja, also Karnevalslieder ist, wenn ein Trömmelchen geht, ja. Viva Colonia, Belasse, Belasse, Dome Kölle. Ach Gott, doch, ach, das ist auch von, ja, das kenne ich auch, ja, ja. So jetzt. Ja. Hey, Frank, Kölle, Frank, Ode Stadt am Ring. Frank, yes, genau. Frank, du hörst ja, du bist ja kein Geocacher, du hörst einen Geocaching-Podcast nicht. Gérard hat einen super geilen Witz zu Karneval. Gérard, komm, jetzt nochmal so für die Raucherbalkon, Leute. Komm, lass ihn nochmal raus. Ich finde den raus. Ich muss ihn eben suchen, den kriege ich sonst nicht mehr erzählt. Ah ja, war das mit den Kindern und mit den Schwatten, ne? Mit dem Schwatten. Genau, da war mit den Kindern und mit den Schwatten, genau. Muss ich nur mal eben hier, aber das geht ja ganz einfach hier in meinem WhatsApp-Universum, da haben wir ihn doch schon. So, ein Kölner, ein Düsseldorfer und ein Afrikaner sitzen vor dem Kreissaal und warten auf ihre Kinder. Da stürzt die Hebamme in den Warteraum. Alle Kinder sind gleichzeitig auf die Welt gekommen und durch einen Fehler wissen wir leider nicht mehr, wer von wem ist. Darauf der Kölner, der Schwatte ist meiner. Sagt die Hebamme, das kann eigentlich nicht sein, der Kölner, solange hier nicht klar ist, wer der Düsseldorfer ist, ist der Schwatte meiner. Ich bin so schön. Ja, ist ja Karnevalssendung heute hier, du. Ja, das ist schön, ne? Das muss ja echt schlimm sein. Also die Köln und Düsseldorf, das ist ja. Also, das habe ich ja auch gelernt. In Köln sagt man Alaf und in Düsseldorf sagt man Hello. Richtig? Bist du ja sicher? Das ist so. Ja, ja, ja, das ist ja, so. Ja, ja, das ist so. Was sagt man denn in Mainz? Grüß Gott? Die Mainzer sagen doch auch Hello, oder? Ich glaube, die sagen auch Hello, ja. Ja, okay. Mainz wie singt und lacht. Ja. Kommt nicht gerade im TV auch irgendwo so eine Sitzung, dass man das parallel gucken kann? Der Stimmung wegen, oder? Ja, ja, damit man sich so da ein bisschen reinfühlen kann. Also ich war noch nie auf so einer Sitzung. Frank, wenn dein Bruder hier wäre, ich weiß ja gar nicht, der kann ja auch Stimmungsmusik machen. Ich weiß natürlich nicht, ob er Karnevalslieder singt mit seiner Kombo. Das weiß ja, ich mit nicht. Der Kombo, ihr wisst nicht. Ich glaube, das kommt in Bayern nicht so gut. Aber ich mit The Soul Man wohl mal gar nicht, ne? Aber ich glaube, letztes Jahr hat er irgendwo in München alleine auf irgendeinem Platz gespielt irgendwie. Da hat er irgendwie so einen Hut gespielt. Da war so ein, ich weiß nicht, das war irgendeine Veranstaltung. Nee, gar nicht, war auf irgendeinem Wagen hat er gespielt. Ach, keine Ahnung. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, Klaus. Es sei denn, er kommt heute noch, also. Der ist am Bratkartoffelessen. Hat er schon geschrieben? Nee, geschrieben, also der hat auf Twitter vor 19 Minuten ein Bratkartoffelfoto gepostet mit dem Kommentar, gleich geht's los. Also von daher, denke ich mal, wird er jetzt erstmal noch. Ich schreib den jetzt mal per Telegram, ich hab deinen Bruder am Start. Und der redet wirr. Und der redet wirr, Der redet wirr. Der sagt, Gölsch schmeckt besser als Augustiner. So. Oh, Frevel. Jetzt kommt er gleich wieder vor und bumm. Was sagst du da für ein Scheiß? Mannequin. Mannequin Biss, ja, wenn sie noch. Aber oben in Hamburg trinkt man ja Astra, habe ich gehört. Ne, Andi, ist das richtig? Ja, nur wenn du St. Pauli-Fan bist, trinkst du Astra. Wenn du HSV-Fan bist, trinkst du Holsten. Und wenn du Bier magst, dann trinkst du gar nichts von beiden, weil das beides ist. Ja. Und dann trinkst du... Holsten knallt am dollsten. Irgendwas anderes, auf jeden Fall nicht das. Na, hier ist natürlich diese ganze hippe Bierszene zurzeit mit diesen Craft-Biers und Privatbrauereien und alles Mögliche. Also Sabotage schmeckt ganz geil. Sabotage? Also ich habe... Das Bier heißt irgendwie Sabotage 18 bla irgendwas. Dann trinkst du wahrscheinlich eine Flasche und dann bist du komplett im Eimer. Nee, das ist irgendwie... Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Ich muss mal gucken, ob ich das finde. Sabotage. Ja, oder natürlich Premium-Pilz. Kennt ihr Premium-Cola? Nee. Fritz-Cola. Nein. Ja, Fritz Cola gibt es ja auch natürlich sehr viel. 13-12 Sabotagebier. Ja, genau, das ist das. Ja. Das trinke ich öfter mal. Ab und zu mal. Ich trinke so wenig Alkohol. Ich trinke das öfter mal. Ja. Das ist doch eine geile URL. 1312pilz.de. Ja. Nee, sowas trinke ich, wenn ich im Fanladen von St. Pauli bin. Da bin ich ab und zu mal, weil wir da Sitzungen haben vom Verein. Und die haben sowas dann schon mal im Kühlschrank. Ist das mit irgendeinem Fußballclub verbunden? Ja, mit dem FC St. Pauli. Okay, dann weiß ich auch, warum mit 1312 heißt. Echt? Warum? Ja, das ist eine Buchstabenfolge, und zwar ACAB, die Abkürzung für All Cops Are Bastards. Ach, Alter, was stimmt denn mit dir nicht hier, Alter? Alter, hat man hier erlernt? Alter, voll der Terrorist, der Gerard. Das weiß im Fußball jeder. ACAB heißt All Cops for Bastards. Ja, das ist schon klar. So. Aber dass das jetzt auf das Bier bezogen ist. Der Gerard, das wird so sein. Gerard hat gerade ein Mystery gelöst. Ja, geil, ne? Deshalb höre ich Podcast, weil man da immer was lernen kann. Ja, das war mir jetzt auch nur bekannt, weil die meisten Ultra-Gruppen halt wirklich immer nur dieses 1312 schreiben, weil das halt nicht so auffällig ist wie ACAB. Okay, ja gut, bei St. Pauli gibt es einige Leute, die das auch so offen tragen. Ja, gibt es bei uns in Aachen auch. Ja. Es gibt Leute, die haben das tätowiert, von daher ist das... Ja. Und nicht im kleinen Format, sondern riesengroß auf dem Rücken und auf der Brust oder so, von daher ja. Habe ich nichts mehr. Das kam aber so schnell aus der Pistole geschossen, Gerard. Er kennt sich aus in der Fußballszene. Ja. Bist du so ein Holiday? Nee, Holiday. Nein, da distanziere ich mich. Da distanziere ich mich von. Okay. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich bin nicht rechts, ich bin nicht links. Ich fahre dahin, um Fußball zu gucken, und der Rest ist mir egal. Nur es gibt halt in jedem Fußballverein immer ein paar Idioten, die das halt. Ja, aber du guckst ja Fußball. Ist das vierte Bundesliga, Alemannia Aachen? Ja, ich gucke aber auch so ziemlich viel Fußball, muss ich sagen. Also mein Heimatverein ist halt Alemannia Aachen, klar. Aber ich gucke auch so gerne Fußball zwischendurch. Okay. Frank, du? Erste FC Köln? Fußball? Nee, ne? Ja, also Fan nit ever. Ich sag mal so, ich gucke schon, wo sind die in der Tabelle und was, wenn die gegen Gladbach spielen? Warst du da schon mal auf dem Spiel, wenn die zwei aufeinandertreffen? Nee, ich war noch nie im Stadion. Nee. Das ist, ich glaube, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da hat mich mein Arbeitskollege mitgenommen, die sind alle Hardcore-Gladbach-Fans. Ich sag mal, wenn ihr mal gegen Köln spielt, besorgt mir eine Karte mit, ich will es einfach nur mal wissen. Hör mal, ich hab mich... Das ist so viel Polizeiaufkommen, ne? Du konntest vom Parkplatz runter und wir haben schon in einem Wohnviertel geparkt. Ist das so schlimm? Ja, es ist wirklich schlimm. Ich will nichts Falsches sagen. Ich bin ja letztes Jahr, da haben wir uns ja in Essen getroffen, zum Podcamp gefahren. Und das war ganz bescheuert. Ich bin von Nörten hier, bin ich nach Hannover gefahren mit dem Metronom. Das ist so eine private Bimmelbahn, die fährt irgendwie von, ich glaube, die fährt, Andi, hilf mir mal, Metronom, sagt er. Ja, Metronom fährt überall. Ja, aber bis Hamburg, also hier, also Göttingen, Hamburg ist, glaube ich, die Strecke. Und und kurz vor Hannover war irgendwie, Person im Gleis oder irgendwas war. Auf jeden Fall mal eine Stunde Verspätung gehabt. Ich habe mein ICE nicht bekommen und habe mir dann halt bescheinigen lassen, dass ich halt einen anderen ICE nehmen konnte, weil wenn ich hatte online halt bestellt und da kriegst du dann ja mal als Ansage gesagt, sie müssen aber genau diese Zugverbindung nehmen und keine andere, aber ging ja nicht, mein Zug war ja weg. Und dann habe ich halt einen anderen ICE genommen, habe das da dann mit der Domteuse da geklärt und dann habe ich mit einem Gladbach-Fan im Speisebistro gestanden, da ist ein Stehtisch. Ein Stehtisch ist da, wo du dich hinsetzen kannst. Und ja, ich habe mich da hingesetzt und man kann ja morgens um 10 schon mal eine Hefe trinken. Das geht ja schon mal. Ne? Ja, klar. Das geht. Ne? Klar geht das. Da habe ich mir eine Hefe gemacht und dann kam er da an, du mit Gladbach-Schal und so und bla. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, das ist ein Fußballfan. Der war total in Ordnung, der war selbstständig. Das war ein Handwerker aus dem Harz. Der war zufällig auch im gleichen Metronom wie ich auch und hat sich voll aufgeregt, weil er seine Anschlusszüge nicht kriegt und so. Und ich meine, er hat immer gesagt, wir hauen den Kölnern heute aufs Maul. Ich glaube, das muss ein Wochen, ich glaube, letztes Jahr Podcamp, da muss Gladbach gegen Köln gespielt haben, glaube ich. Und deswegen, da hatte ich dann auch so das Gefühl, irgendwie Gladbach-Köln, die mögen sich nicht wie Köln und Düsseldorf auch nicht, ne? Gladbach und Köln ist ganz, ganz schlimm. War das nicht letztes Jahr auch da, wo die den Platz gestürmt haben, die Kölner? Oder irgendwie eine Strafe gekriegt haben? Irgendwas war doch da. Ich weiß nicht, ich glaube, letztes Jahr hatten die den Bus von Gladbach, von den Auswärtsfans mit Steinen beschmissen und also wirklich mit Ziegelsteinen den ganzen Reisebus demoliert. Wo auch Kinder mit drin saßen, so eine Reisegruppe. Da geht mir auch alles zu weit. Nur Köln und Gladbach, die mögen sich nun wirklich nicht. Das sind halt so ein paar einzelne Idioten. Und ich habe wirklich in dem Stadion gesessen. Ich hatte jetzt keine Angst, weil das Polizeiaufkommen einfach so riesig war. Ne? Die hatten schon keine. Ich kenne das jetzt von Aachen, sag ich mal, dann sind da drei Mannschaftswagen. Nee, die hatten da alles. Die hatten Wasserwerfer, die hatten vier Helikopter in der Luft. Was geht denn hier los? Und wirklich, ich bin aus dem Auto ausgestiegen und von dem Moment an, wir waren noch locker 4 Kilometer von dem Stadion entfernt, kriegte ich die Richtung vorgeschrieben. Ich konnte weder links noch rechts gehen, wenn die Polizei mir das nicht erlaubt hat. Das war wirklich der absolute Kracher. Hundestaffeln ohne Ende, dann hatten die hinten diese ganzen, also, wie heißen denn, wie die Sauerstoffgeräte von der Feuerwehr, die waren halt nur komplett mit Tränengas voll oder mit Pfefferspray oder was da auch immer drin war. Also das war schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Nee, der Platzsturm war 2015 und das war in Gladbach von Kölner Fans. So war das. Am 14.02. Was ist denn hier eigentlich in der Pott-WG los? Was sehe ich denn hier alles so? Der Allgäuer Geocaching Podcast macht da irgendwas zusammen und was ich total lustig finde, Auslandsschweizer Stube, ist das von der Auslandsschweizerin, von der Lara? Denke ich mir mal, ja. Die ist aber nicht da. In ihrem Raum ist der Nerd Podcast, Herr von Speck ist da und der Genderbeitrag ist da, aber Lara ist nicht da und die sind da bald schon eine halbe Stunde. Was machen die da? Keine Ahnung. Kommt doch hoch, dann können wir podcasten. Eben war noch Frau Lancelot lief hier eben irgendwo noch rum. Ja, die ist beim Kicktipp von der Hörmupfel. Ah, die haben so einen Fußball-Kicktipp. Ja, passt ja gerade zum Thema Fußball. Das heißt, wenn diese Felder blau sind, dann ist da gerade einer, oder was? Wie Felder blau? Ja, hier sind doch neben den Namen von den ganzen Kanälen sind so Felder, so gelbe und blaue sind es bei mir. Nee, die gelben sind wortgeschützt zum größten. Die gelben sind passwortgeschützt. Die sind passwortgeschützt und die blauen kannst du so rein. Aber du siehst ja, wenn du runterscrollst, dann siehst du doch die Namen. Da steht doch die Hörmupfel, die Mini Lancelot, Skalar 25 und dann ist da der Markus, der C18H27N3. Die siehst du ja, die Leute. Aber was mich halt gewundert hat, was machen die in der Auslandsschweizer Stube? Ich dachte nur, gut, vielleicht nehmen die irgendwas auf, aber Lara ist nicht da. Lara, hallo! Vielleicht die putzen mal den Podcast. Der Hausbesetzer in der Auslandsschweizer Stube. Ja, hier. Die Schweiz wird besetzt. Gibt kein Käse mehr. Gibt nur noch Speck von Herrn von Speck. Gibt kein Käse mehr in der Schweiz. Alles, die Schweiz ist besetzt. Tu was, Lara. Ja, schön. Ja, Fußball ist ja gar nicht so mein Ding. Also Fußball, WM, EM, okay, aber ansonsten bin ich da gar nicht so. Aber es ist immer interessant, so zu erfahren. St. Pauli und Hamburg, wie ist das, Andi? Mögen die sich? Die tolerieren sich, ne? Oder sind die auch so Spinnefeind? Was? HSV gegen St. Pauli? Nee, nicht gegen, allgemein. So, aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Ach, die mögen sie auch nicht, okay. Ja, da, also wenn St. Pauli gegen HSV spielt, ist ja Ausnahmezustand. Dann haben wir mehr als Polizei. Also grundsätzlich ist bei St. Pauli-Spielen immer viel Polizei unterwegs. Die Wasserwerfer fahren sie ganz gerne hier durch die Gegend, aber eigentlich passiert nie was. Und wenn die Polizei nicht so präsent wäre, also wenn sie sich nicht überall hinstellen würden, wo man sie eben sieht, dann würden sie überhaupt nicht auffallen, weil interessiert keinen, dass die da stehen, weil größtenteils zu 98% passiert auch nichts. Selbst wenn da Vereine kommen, die angeblich nicht so gut miteinander können. Dresden, Rostock. Ja, Dresden war eben, da war ich selber vor, wann waren das, letzte Woche? Vorletzte Woche war ich im Stadion. Also jede Menge Polizei, Pferdestaffeln, alles, Wasserwerfer, wird alles aufgefahren. Dann, so, jetzt. Hauptsache, es ist richtig teuer. Jetzt ist passiert. Jetzt haben sie in der Schweizer Stube eine Aufnahme gestartet. Jetzt haben sie den ganzen Laden übernommen. Lara. Na, guck, die nehmen auf. Ohne Lara. Die haben den Laden übernommen. Also das ist beim Fußball ja so, es gibt immer ein paar Bekloppte, die irgendwie durchdrehen, die, was weiß ich, irgendwas zu viel jugendlichen Adrenalin haben oder was auch immer. Ich, keine Ahnung, was in deren Kopf losgeht, die dann meinen, irgendwas tun zu müssen, was nicht normal ist. Also Steine auf Busse schmeißen oder wie auch jetzt in Dortmund da passiert, wo sie Böller auf die Zuschauer geschmissen haben und da Kinder und alles Mögliche dazwischen waren. Das sowas geht gar nicht. Also ich bin ja der Meinung, ich meine, ich weiß gar nicht, die Vereine kriegen dann immer irgendwelche Geldstrafen oder irgend so ein Gedönse. Ich habe irgendwann schon mal von, wie nennt man das, Geisterspielen gehört, wo keine Zuschauer mehr sind. Ja, das ist doch jetzt gerade, also Geisterspiel war das nicht in Dortmund, aber Dortmund hat ja die Strafe gekriegt, ein Spiel lang die ganze Südtribüne freizulassen. Das sind mal eben, warte, lass mich raten, ich glaube 25.000 Zuschauer, die da gefehlt haben. Die Südtribüne, ja, passen 25 drauf. Plus 100.000 Euro Strafe nochmal zusätzlich. Ich glaube, das müsste öfter mal gemacht werden. Ja, aber diese Idioten wirst du dadurch auch nicht abbringen, weil also ja wahrscheinlich meine nicht. Du schadest wahrscheinlich den Leuten so wie Gérard ist jetzt Fußballfan, sagt, ich möchte ins Stadion gehen, ich möchte ein Fußballspiel gucken, ja. Ich bin jetzt hier kein Hooligan, ich hau nicht auf die Fresse, ich esse meine Bratwurst und trinke auch ein oder zwei Bierchen, aber ich randaliere nicht. Ja. Solchen Leuten machst du natürlich den Spaß am Fußball gucken wahrscheinlich tot. Ja, genau das. Was die Vereine eben machen müssen ist, und da ist St. Pauli auch ein Vorreiter, wo ich gerade sagte, wir sind da öfter im Fanladen. Dieser Fanladen ist eben ein Projekt, also ein Fanprojekt, was zum Beispiel in der Freizeit Fußballcamps macht, also mit Jugendlichen Fußball arbeitet, viel Sozialarbeit macht. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier nicht was Falsches, weil ich mich da das auch nur immer so nebenher gehört habe. Aber das ist eben so ein Projekt, wo der Hauptverein, ich muss das mal eben aufrufen, vielleicht steht da was, vielleicht kann ich das vorlesen. Ja, pass auf, dann machen wir das doch mal so. Ich will mir gerade mal was zu trinken holen. Und dann machen wir doch mal die obligatorische kleine Pause und spielen was von unserer YouTube-Playliste. Andi, du darfst jetzt mal einen Titel auf die YouTube-Playliste vom Raucherbalkon setzen. Was sollen wir denn da mal draufpacken? Was sollen die Leute sich jetzt mal anhören? Kennst du das nicht? Nein, kenne ich nicht. Ah, okay, schade. Ja, wir haben uns das so ein ich bisschen. Ich habe aber ein richtig geiles Lied, warte. Ja, super, dann erklären wir dir dann, wenn es. Ja, ein richtig geiles Lied, sag mal an. Das sollte auch bei YouTube am besten den Link da unten reinschmeißen, dann kann ich das nämlich sofort auf diese Liste schmeißen. Ja, dafür müsste ich YouTube starten. Moment mal. Ich erzähle dir doch mal eine. Ich erzähle dir das zwischenzeitlich mal. Ja, wir hören, viele hören, also Gérard auch, Fest und Flauschig von Böhmermann und Schulz. Ja. Die sind ja gewechselt zu Spotify. Ja, seitdem kann ich die nicht mehr hören. Die kannst du hören. Das machen wir nachher, wenn die Aufnahme beendet ist. Ja, genau. Früher war es ja so, sie waren ja im Radio und das wurde dann ja als Podcast gesendet und dann haben die ja immer ihre Musik im Radio gespielt. Nur im Podcast durften sie nicht, aus GEMA-technischen Gründen. Und jetzt machen die das halt immer so, wenn die mal eine Pause gehen oder mal kurz irgendwie aufs Töpfchen müssen, dann packen die was auf ihre Spotify-Playlist. Wie heißt sie? Fidi und Bumsi? Genau, Fidi und Bumsi-Playlist. Genau. Und wir haben einfach gesagt, komm, wir klauen denen das einfach mal und wir machen eine YouTube-Playlist. Und jetzt kommt dann jetzt ein hoffentlich schickes Lied von dem Rikscha Andi für die YouTube-Playlist vom Raucherbalkon. Such jetzt mal darfst du. Nuklear Arms, ja. Und das Lied? Arms. Jo. Moment. Die haben mehrere Lieder. Race, und, Deal with Iran. Nee, das ist von Dirty Uniform, heißt die Band. Dirty Uniform. Dirty Uniform. Ja, da haben wir es. Na, das packen wir jetzt auf die Playliste und wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Da kann ich aber so ein Trinken holen. Wie, jetzt kann ich das nicht hören? Nee, wer? Ach, scheiße, ich dachte, ich höre das. Der hat die kann noch alle Einstellungen. Wir dürfen es aber nicht aus GEMA-Gründen. Das ist ja eine Aufnahme mit drauf. Ja, macht ja nichts. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Jetzt hat er das in nur in den Livestream rein, oder was? Nö, das ist im Endeffekt, wenn wir jetzt eine Pause machen, dann können die Leute sich dann auf YouTube anhören und dann sind wir wieder da. Keine Ahnung. So, ja, wir sind wieder da. Ich schon wieder. Ich habe noch nicht mal was zu trinken geholt. Und der Andi hat es noch nicht verstanden. Nein, wir packen das einfach auf die Liste. Die Leute sollen, währenddessen wir aufs Klo gehen, die sollen sich das Lied gerade auf der Liste anhören. Wir können das natürlich aus GEMA-technischen Gründen nicht einspielen. Und genauso machen das auch die Kollegen von Fest und Flauschig, die du ab morgen wieder hören kannst. Mhm. Gibt es da auch praktisch einen richtigen Dings zu? Nein. Feed zu? Nein. Oder musst du jedes Mal neu suchen? Es gibt da keinen richtigen Dings zu. Aber wir erklären dir, wie es geht. Gut. Es kann nur sein, dass ich gleich irgendwie weg muss. Ja, das macht nichts. Weil ich hier in der Challenge stehe. Die ganze Zeit hier. Wir wissen, wie wir dich erreichen könnten. Was? Ja, weiß ich nicht. Das kommt darauf an, was der Obi-Wan noch macht. Was habt ihr denn vor? Wir sind heute bei der Reggae okay. In einer Challenge. In einer Walking-Challenge, Geh-Challenge. Ja, und das heißt, ihr müsst dann noch vor der Tür gehen. Ja, Obi-Wan steht gerade bei 31.179 Schritten und ich bei 31.909. Und okay. Er meinte, er hat noch was zum er hat noch welche zum Hochladen. Hm. Das finde ich natürlich nicht gut, wenn er irgendwie im noch was im hinteren Kämmerchen ist und dann um 23 Uhr das hochlädt. Musst du noch vor der Tür gehen. Bevor du vor der Tür gehst, ich hab dir eine Nachricht geschrieben. Ich hab's gerade hier. Ach da. Ah ja. Damit kannst du was anfangen, garantiere ich dir. Zumindestens können wir damit was anfangen. So ist das. Jetzt habe ich nicht verstanden, was du gesagt hast, weil das gerade hier weg war. Ich sag, mit der Nachricht solltest du was anfangen können. Ja. Gehe ich von aus. Das funktioniert. Aus. Ja, das geht. Das hat sogar Girard hingekriegt. Jo. Neo. Yo, yo, yo. Gut, habe ich mir gespeichert. Kannst du wieder löschen? Ja, ich kann das nicht löschen. Ich mache einfach das Fenster zu, dann ist es weg. Ich oder so. Nicht. Bist du da nicht auch bei diesem Raga Raga Ding Ding Song, Gérard, bist du da nicht auch bei? Was, Rada Rada Ring Ding Song? Ne, Reggae, Reggae, Reggae, Ding Ding, Reggae, Ding, bist du da nicht auch bei? Was für ein Song? Machst du bei dieser Abnehm? Ach so, ja. Ja, musst du da jetzt auch gleich hin? Und musst jetzt Kilometer noch ums Haus laufen? Nö. Ich habe meine 12.000 Schritte für heute voll und es ist Wochenende. Okay. Aber du bist auch gar nicht auf der Liste drauf, ne? Hast du dich nicht eingetragen? Ich habe da auch keine Lust mehr, das so exzessiv zu machen. Ne? So ein, weiß ich nicht. Da sehe ich habe da auch keine Zeit für, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Meine Frau ist auch, habe ich ja damals auch schon mal angefangen. Meine Frau hat Nachtdienst, die ist nachts arbeiten. Ich kann meine Kleine ja nicht, weil ich noch spazieren gehen will, alleine hier zu Hause lassen. Ne? Da fällt halt flach bei mir. Ja, ich meine, ich weiß ja nicht, ihr nehmt da gemeinsam ab. Also ich höre weder den Podcast oder ich höre die Information nicht dazu oder lese in irgendeiner Weise, so ganz kurz mal so. Ihr nehmt gemeinsam ab, schlagt euch vor, was ihr gerade esst oder und dann gibt's halt mal solche Events, sag ich mal, wie heute Abend, wo ihr euch anfeuert und sagt, so, jetzt laufe ich jetzt nochmal 5000 Schritte, wer macht mit oder so. Ist das so oder wie läuft das, Andi? So viel kann ich da gar nicht zu sagen, weil ich auch erst irgendwie seit einer Woche in der Gruppe bin. Ah, okay. Aber die Challenge war heute über den ganzen Tag Schritte. Also du konntest praktisch gestern Abend um 0 Uhr anfangen, bis heute Abend 0 Uhr geht die Challenge. Und wie viele Schritte musst du laufen? Wer die meisten Schritte macht. Also und dann hast du was gewonnen oder ist dann kriegst du einfach nur nein, hast du fein gemacht. Spaß, einfach nur Spaß. Das Ganze soll ja dazu da sein, sich so ein bisschen zu animieren, gegenseitig was zu tun und nicht auf der Couch rumzusitzen oder am Mikro rumzuhängen und Podcasts zu machen, sondern eher rauszugehen und ein paar Schritte zu laufen. Ja, dann werfe ich mal was in den Raum. Das habe ich vorhin gerade gesehen. Ich will mich da mal ein bisschen mit befassen. Das Ganze nennt sich Bike Kuh. Also Bike für ein Fahrrad. Also was für eine Kuh? Bike Kuh, warte mal, das wird aber ohne E geschrieben. Achso, ich dachte K-U-H. Ja, genau, das wird auch genauso geschrieben. Bike Kuh, ja, nee, wie heißt denn das? Wie haben die das denn geschrieben? Bike Kuh. Was ist das? Ja, das erzähle ich dir gleich. Das ist, Mensch, das hab ich habe da vorhin die Seite offen gehabt. Hört sich gerade an wie eine fahrradfahrende Kuh. Ja, so ähnlich, hätte ich bald gesagt. Ich suche den Link auf jeden Fall für die Shownotes rein. Das ist eine Internetseite, die haben da glaube ich auch einen Preis für bekommen. Du kriegst fürs Fahrradfahren Geld. Oh, cool. Ja, und zwar startet das jetzt irgendwann demnächst und du kannst dich da anmelden. Und dann kriegst du für dein Fahrrad, kriegst du für vorne, fürs Rad, kriegst du halt so ein Werbeding. Ah. Ja. Du kannst. Das gibt's auch für Autos. Du kannst dir dann Werbepartner aussuchen. Und also je nach Werbepartner ist es dann so, entweder sagt er, du musst immer in deiner Stadt fahren, die Kilometer zählen. Oder du kannst halt auch, also für mich wäre es interessant, ich will die mal anschreiben. Ich will nämlich ab Frühjahr mit dem Radfahren zur Arbeit. Das sind jeden Tag für mich 10 Kilometer hin und zurück, also 5 hin, 5 zurück. Das wären für mich pro Tag 2 Euro, weil du kriegst pro, du kriegst pro Kilometer 20 Cent. Das sind schon 3000 Dinge, Schritte. Ich habe es auch letztens gemacht. Es gibt gleich. Hallo, was ist da los? Ich höre Stimmen. Meine Tochter gibt mir gerade den Tipp, ich könnte doch neben dem Podcasten hier auf den Stepper von der Wii gehen und da Schritte drauf machen. Das würde doch auch was Schritte erzeugen. Du, wenn du einen Hund hast, dann kannst du dem Hund auch das Gerät an der Birne knallen. Ja, ich kann mich auch selbst bescheißen. Nee, sowas mache ich nicht. Das ist Quatsch. So, das Ganze nennt sich Pedal for the Payback Bike Q. B-I-K-U-H. Ja, und dann kriegst du dann halt so eine komische Scheibe. Ich poste mal den Link hier rein. Dann kriegst du so eine komische Scheibe in dein Fahrrad und kriegst pro Kilometer 20 Cent. Und je nach Werbepartner, den du hast, der... Toll, gehst du auf die Seite und siehst noch nicht mal die Scheibe. Wie sieht denn das aus? Kommt das in die Felge oder was? So sieht das aus. Das kannst du dir angucken. Ich bin schon auf der Seite. Bike okay. Rider. Aber nimm den Link, den ich dir geschickt habe. Toll. Auf den ganzen Bildern ist das nirgendwo zu sehen. Warte, muss ich erstmal hier... Warte, was ist das? BikeQ.com oder was? Oder DE? Oder? Weiß nicht. Achso, du bist auf einer anderen... Ja, das ist eine Tageszeitung. Das ist eine Tageszeitung. Das ist eine Tageszeitung. Und die hatten die halt wohl interviewt. Ich finde es von der Grundidee, finde ich es gut. Also wenn ich es hinkriege, dass ich meine Fahrtstrecke zur Arbeit in den Nachbarort, wenn ich das hinkriege, dann mache ich das. Alter, das sind jeden Tag 2 Euro. Das sind in der Woche, das sind in der Woche 10 Euro. Das sind im Monat 40 Euro. Da kann ich einmal im Monat essen gehen mit meiner Frau. Dafür, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Finde ich gut. Ich habe ab Mai auch eine 10-Kilometer-Strecke zur Arbeit zu fahren. Quer durch Hamburg. Also von Mitte Hamburg in den Osten. Das ist richtig geil, weil es gibt da so FAQs und da steht halt, da fragen sie halt auch, wie muss ich in meiner Stadt fahren? Ich meine, ich wohne nicht in der Stadt, ich wohne in einem, also ich weiß nicht, kennt ihr den Ausdruck Flecken? Nö. Ja, das ist so zwischen Dorf und Stadt. Ach so. Okay. Also, ja, keine Ahnung. Also, ich meine, Girard war ja schon hier. Das ist ja nicht, das ist kein Dorf. Das ist ein bisschen größer, aber eine Stadt ist es auch nicht. Nee, also von der Größe her würde ich das bei uns noch als Dorf bezeichnen. Von der Gemütlichkeit her. Weil alle, für mich ist das, hängt halt ziemlich viel aufeinander. Ne? Also, du hast keine riesengroßen Einkaufspassagen, wie das in der Stadt halt ist. Ne? Du hast immer noch diesen Dorf leer bei euch. Ne? Mhm. Hast du dich da schon angemeldet? Nee, ich will da erstmal eine E-Mail hinschreiben. Ich will das erstmal im Vorfeld klären, um einfach mal zu fragen. Ich meine, weil ich wohne ja nicht in einer Großstadt in Hamburg. Wenn ich nach Hamburg mit dem Rad fahre, ist das super geil. Aber wenn ich hier, ich fahre hier bei uns im Dorf, also von einem zum anderen Ende, das sind 1,2 Kilometer einmal durch den Ort durch. Also ich müsste dann schon einen Werbepartner haben, der sagt, okay, ich habe da kein Problem mit, wenn der an der B3 langfährt, wo ich jeden Morgen und jeden Mittag langfahren würde in der Hauptverkehrszeit, wenn die mir dann Werbepartner anbieten, der sagen, okay, du kannst es mit dem und dem Werbepartner machen, dann ist es okay. Mhm. Und man also kann ich gucke nämlich gerade hier bei der, wo man sich anmeldet, hier kannst du sogar eingeben, weil das ist jetzt das Erste, was mir so eingefallen ist. Ich möchte natürlich nicht Werbung für Beate Use oder irgendwie sowas fahren. Also, oder überhaupt für irgendwelche Firmen, wo ich sage, Vattenfall will ich zum Beispiel auch keine Werbung für fahren. Du kannst dir das aussuchen. Ne? Und kannst hier sogar reinschreiben. Also Werbung No-Go. Kannst du dann reinschreiben? Also ich finde das, echt cool, aber du, wir können uns gegenseitig werben. Ja, siehst du. Und wie gesagt, ich will einfach mal fragen, weil ich wohne halt nicht in einer Stadt, ich wohne halt auf so einem Flecken und ich sage, das bringt hier auf dem Dorf zu fahren, bringt das gar nichts. Aber es bringt denen natürlich wesentlich mehr. Wenn ich von hier in Nachbord fahre, wo ich arbeite, bringt das den Leuten natürlich wesentlich mehr, weil ich fahre nach B3 lang und da fahren die ganzen Leute von Nordhorn nach Göttingen, von Göttingen nach Nordhorn, die fahren dann ganz, die sehen mich morgens, wenn ich da hinfahre im Sommer und die sehen mich abends, wenn ich nach Hause fahre. Da sehen mich den ganzen Tag, sehen mich die Leute. Und da müsste man halt gucken, welche Werbepartner interessant sind. Denn ich meine, wenn da drauf steht Beate Use Sales for Möpse, dann fahre ich wegen auch für Beate. Ist mir doch egal. Girard, Eierlikör. Nee, ja, genau. Für Verporten nehme ich gerne. Das habe ich gar nicht erzählt von. Bei Oma muss mal winken. Die Oma, die trinkt Eierlikör, Girard. Ich habe sofort an dich gedacht. Oh, cool. Ja, genau. Habe ich dir schon erzählt, dass du mein Eierlikör alles? Ja, hat sie mir schon erzählt. Gut, ich wollte es nochmal sagen. Ich muss nochmal in die Produktion reingehen hier. Meine Barbecue-Soße ist auch alle. Ah, zack. Na, da habe ich noch was von. Wo hast du sie draufgeknallt? Bis jetzt auf Schnitzel. Ah, auf okay. Schnitzel oder auf Steak. Weißt du, was auch total geil ist? Wenn du dir so eine, Tiefkühlpizza holst, so eine Salami, und dann machst du da diese Barbecue-Soße schön drauf so, und dann schiebst du in den Ofen. Wenn die diese Soße da einzieht, so, das war auch sehr geil. Okay. Barbecue-Soße oder Pizza mit Barbecue-Soße, das war richtig geil. Oh, jetzt ja, was ist denn los hier? Der Backhaus meldet sich ab, hat Besuch. Jetzt schreibt mir sein kleiner Bruder hier. Ja, schöne Grüße. Frank, ich soll dich grüßen von deinem Bruder, aber du hörst es nicht. Du musst es nachhören, wenn du den Podcast nachhörst. Ja, ich habe das gesehen. Gestern gab es eine Aufnahme hier auf dem Raucherbalkon. Der Bob und der Kai, die haben hier das Schiff geentert. Ja. Ich gucke mal meinen Podcast. Raucherbalkon? Klaus nicht dabei, ich nicht dabei. Das ist ja mal was ganz Neues. Das soll ja nicht so sein, dass immer ich hier sein muss oder Klaus da sein muss. Ihr kann ja jeder aufnehmen. Ihr kann sich ja Hans Busemuckel treffen, zum Beispiel die drei von da unten, die Auslandsschweizer Stube da, Genderbeitrag, Herr von Speck und Nerd, und können das aufnehmen und können das dann gerne zu Klaus schicken. Und Klaus lädt das hoch. Das heißt, das denken immer die Leute, das hat die oder Klaus muss hier sein. Deswegen, ich fand das toll. Bob und Kai waren da. Ich fand das schön. Hat mir gefallen. Ich habe das vorhin schön gehört. Ich hab die beiden auf den Bauch mir gelegt. Voll süß. Ich habe auf dem Sofa gelegen, Gérard, und hab mir das Handy auf den Bauch gelegt. Ich hatte heute den Bob und den Kai auf dem Bauch. Ja, damit ist an dieser Stelle dann auch das Symbol. Was hast du, so ein Kissen mit so einem Bild von denen drauf? Nee. Weißt du, so ein Kissen, wie die Omas immer von den Enkeln auf der Couch stehen ja. Haben, habe ich jetzt gedacht, wäre das. Oh ja, so ein Häkelkissen mit so einem Häkelrahmen, und dann kommt ein Foto von dem Bob rein und ein Foto von Kai rein. Genau. Oh Gott. Haben wir irgendwelche Omas hier oder irgendwelche Häkeltanten am Start, die den Raucherbalkon hören? Ich bräuchte mal zwei Häkelrahmen 10x15 und Bob und Kai, ich bräuchte dann ein Foto von euch. Hochauflösend, bitte. Oh Mann, ey. Was hier so alles rauskommt. Ja, was ist denn mit deiner Challenge? Also, du müsstest dann im Notfall nochmal vor der Tür gehen, oder was, Andi? Ja, der Obi-Wan, der wird um 0 Uhr hochladen und dann sehe ich, wie viele Schritte er noch gemacht hat. Und ist die Frage, reicht das, was ich jetzt hier auf der Uhr habe? Nee. Hast du einen Hund? Ja, ich habe einen Hund, also ich muss sowieso gleich nochmal raus. Ne, wieso? Dann, du brauchst dem Hund das Ding nur im Hals binden und dann jagst du in den Garten. Ich glaub, Da muss ich mich auf den Balkon stellen mit der Flexileine vom Balkon runter. Das ist kein Problem, aber wieso? Du musst einfach. Ja, keine Ahnung, ich weiß, was ist das für ein Hund? Na, ja, einer mit 4 Beinen. Ja, ist es jetzt so ein Gammelhund, der liegt jetzt wahrscheinlich auf dem Sofa oder bei dir zwischen den Beinen irgendwo? Ne, der schläft, der liegt neben dem Sofa. Aufs Sofa darf der nicht. Ah, ja, dann machst doch so, dann bind ihn das Ding um den Hals. Also hier, ich weiß nicht, was hast du für einen Schrittzähler? Nein. Was hast du denn? Handy? Eine Uhr? Was hast du denn? Ne, hier Garmin-Dings, Vivo, Active oder irgendwie so. Ja, das bindest du ihn um den Hals, da machst du dann noch hier so einen kleinen China-Krach am Hals, den zündest du und dann machst du einmal Bautz und dann rennt er erstmal durch die Bude. Macht er erstmal so 1000 Schritte. Dann macht er das so 1000 Schritte. Das macht er nicht, weil der ist schusssicher. Das interessiert ihn nicht, wenn er geböllert wird. Ist geil. Hund mit schusssicherer Weste, finde ich gut. Der ist schusssicher. Der 6 Millionen Dollar Hund. Mein Hund ist schusssicher. Ja, nee, der war sogar schon Satz. Auf dem Geocacher-Event im Hamburger Hafen. Bei dem Silvester. Was Silvester immer ist, was hier immer. Genau, gegenüber da. Deichgräfin und Deichgräfin und Frau Alligatöse, die Meide machen das so, glaube ich immer, ne? Weiß ich nicht, kann sein, ja. Auf jeden Fall wird da ordentlich geböllert. Ich gehe gleich nochmal eine Runde mit ihm. Ich habe ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr gecached und habe gesehen, in dem kleinen Wäldchen, was hier so ein paar hundert Meter weg ist, da gibt es einen neuen Cache. Da werde ich mal hinwandern, vielleicht kann ich den heben, dann kann ich mal wieder einen Cache locken. Wahrscheinlich ist es irgendwie so eine verschmierte Filmdose oder so. Vielleicht siehst du da ja auch ein seltenes Tier. Ach, jetzt bin ich falsch eingeloggt. Gerard, kommt so ein Skript dran gerade? Boah, bestimmt. Aber kannst nicht. Ja mal ich weiß ja nicht, ob Andi die Cache-Frequenz hört, ob du Geocaching-Podcast hörst. Nee, höre ich nicht. Muss er ja nicht. So, Gottes ich Willen, bin aber, im Skript. Da musst du ihn mal fragen, ob er das Wort kennt. Ach Gott, das muss ich wieder aussprechen. Wieso? Versucht ihr Mysteries zu lösen oder was? Nein, wir haben bei uns im Podcast eine sogenannte Muggel-Story. Das heißt, wir haben einen Muggel engagiert und der ist frei verfügbar, der erzählt eine Geschichte von einem von Geocachern und kriegt jede Woche von uns oder von Hörern kriegt er mindestens 3 Wörter, die er nächste Woche einbauen muss. Also das ist eine fortlaufende Geschichte und das Ding ist immer so 3 Minuten. In einer Woche kriegt er Geocaching-Begriffe, also ganz typische Geocaching-Begriffe, und in der anderen Woche kriegt er 3 Begriffe völlig aus dem Leben gegriffen, was weiß ich, Unterhose oder sowas. Und der ja. Hast du verstanden? Konntest du folgen, ja? Nicht wirklich. Also, wir haben einen Muggel, ja? Der spricht uns eine sogenannte Muggel-Story ein. Ja. Die kann er frei gestalten. Er kann sagen, so. Ich fahre mit meinem Kumpel Heinz heute nach Hamburg in Hafen und will Geocachen machen und so. Er kriegt von uns 3 Geocaching-Begriffe, die er auf alle Fälle in diesem Audiobeitrag von 2-3 Minuten, die müssen darin vorkommen. Ah, als Beispiel Webcam-Cache, Multi und Reviewer. Ja. Die müssen da drin vorkommen. So. Ja. Und da macht er so einen 2-3 Minuten-Beitrag und dann ist Ende. So, und dann bedanken wir uns, bla bla bla, und dann kriegt er darauf die Woche kriegt er dann die nächsten Wörter. Und das sind dann immer so frei gewählte Wörter, was weiß ich, Kartoffelchips, Radio, und die muss er dann das nächste Mal einbauen. Jetzt verstanden. Ja. Gut. So, und Gerard hat ein Wort, was er diesmal sagen muss. Kriegst du es hin, Gerard? Ich hoffe es. Ohrkotzelschwarf. Geil, ne? Kennst du das? Nee, das sagt mir gar nichts. Das ist der Schweif oder der Schwanz von einem Eichhörnchen. Genau, Eichhörnchenschweif. Aha. Aber ich weiß, wie wir dich jetzt als Hörer kriegen, wenn wir dir jetzt sagen, wer der Muggel ist, der die Story erzählt jedes Mal. Jede Warte Woche. Mal, lass mich mal raten. Klaus. Ja, das wusste ich. Ja, das macht er. Er twittert das ja auch mal. Irgendwo habe ich mal gehört, dass er irgendwo Muggel ist. Ja, ich habe das, also wir hatten ihn irgendwann, wir haben angefangen mit ihm als Muggel, angefangen haben wir mit ihm, wir haben ihm Geocaching-Begriffe erzählt. Mhm. Und er musste aus seiner Sicht, was er da gerade gehört hat, musste er versuchen zu erklären, was das ist. Ohne zu googeln oder irgendwas. Also, okay. Was ich, der hat was dann ist gekriegt eine Pocket so. Pocket Query. Ja, Pocket Query oder was ist ein Reviewer oder was ist Field Notes, solche Geschichten halt, ne? Und das war sehr lustig. Aber irgendwann bist du natürlich am Punkt, wo du dann sagst so, naja, wir haben jetzt so die wichtigsten interessanten Begriffe haben wir durch. Wenn wir jetzt irgendwelche Begriffe müssen, dann müssen wir jetzt wirklich ganz, ganz, ganz unten buddeln. Ja, und dann ist mir halt irgendwann diese Idee mit dieser Geschichte gekommen, und weil Klaus ja Klaus ist ja so ein Geschichtenerzähler, weißt du, ich könnte mich irgendwo hinsetzen und der könnte mir eine Geschichte erzählen, der Rasen ist rot, dann würde ich das sogar glauben, glaube ich. Ja, und dann haben wir natürlich auch den Fehler gemacht, haben angefangen und haben gesagt, na gut, wir nehmen Geocaching-Begriffe und so, die kannte er ja stellenweise schon. Und ich weiß gar nicht, Gerard, Ach, Gérard ist gerade weg. Ich glaube, von der Hörmupfe kam der Vorschlag oder von irgendwem kam der Vorschlag. Kann man Klaus nicht auch mal ganz normale Begriffe sagen? Ja, und dann kriegt er solche Wörter wie, was hatten wir letztens, Kugelbombe und sowas. Das ist total geil, wenn der die Geschichte erzählt. Okay. Bau mal eine Geocaching-Begriff, das Wort Kugelbombe ein, war total geil. Das ist total geil. Ja, das war nett irgendwie. Ja, jetzt sind wir ja total alleine. Gérard ist weg, der Frank ist weg, der Andi muss gleich noch, ja, ist das ein großer oder ist das ein kleiner Hund? Also muss jetzt in einem mittelgroß, der geht so ungefähr bis kurz vors Knie, wenn er steht, okay. So Kopfhöhe. Okay. Uns hat mal jemand gesagt, das wäre eine jugoslawische Bracke. Bracke ist ein Jachthund, das weiß ich. Ja. Wie soll man den erklären? Keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Ja, wahrscheinlich. Braucht er denn viel Auslauf? Musst du denn jetzt? Nee, musst du denn jetzt also der ist 10 Jahre alt, der wird jetzt, der will jetzt immer weniger. Und der schläft auch ganz gerne. Also, ich war auch vorhin, er war ja vorhin schon mit, hab ihn vorhin schon mitgenommen auf der Runde. Okay. Und insofern hat er schon, wie viel Kilometer? 5 oder so hat er heute schon. Also früher bin ich mit dem 10, 15 Kilometer gelaufen und jetzt, wenn ich so ab Kilometer 5 bis 7, da fängt er dann an, keine Lust mehr zu haben. Da läuft er nur noch hinter mir her, anstatt vor mir. Also sonst läuft er die ganze Zeit vor mir und springt auf jedes Feld und alles, aber dann so ab Kilometer 5 bis 7, da ist dann Feierabend, dann rennt er nur noch hinter mir her. Da kriegt er höchstens noch einen Sprint hin, wenn irgendwie eine Maus oder ein Häschen oder sonst irgendwas irgendwo raushüpft und er dann da hinterher will. Dann wird er nochmal schnell, aber ansonsten ist dann vorbei. Wie oft machst du das am Tag? Also ich meine 5, 7, 10 Kilometer. Das, ich meine... Achso, das 3-mal die Woche früher. Ach, die Woche. Also jetzt ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja mit Sicherheit auch berufstätig. Ich meine, dann muss der Fifi ja morgens erstmal raus. Ich weiß nicht, ob du das machst oder irgendwas ja, Familie von. Ich stehe du hast die Arschkarte. Ja, aber morgens ist zum Glück, das geht relativ schnell, da machen wir nicht so viel. Also einmal ich raus, Geschäft, mit ihm. Geschäft machen und gut ist. Genau. Und da ist er auch echt trainiert schon und das klappt gut mit ihm. macht Häufchen immer bei Nachbarn eine Einfahrt. Jeden nee, Morgen. Der macht überhaupt nicht auf der Straße. Das okay, haben nur von Anfang an nur, beigebracht, der geht. Nur Wiese. Wiese, ja, Wiese würde er auch machen, haben wir hier aber nicht. Wir haben hier so einen Graben, die Rue de la Kack nenne ich das hier, weil. Was? Rue de la Kack. Kannst du mir das mal in den Chat da unten reinschmeißen? Was ist das denn? Das ist nur eine Namenserfindung von mir. Das gibt's ja, nicht. Ja, was finde ich schön. Dann hätten wir einen Folgentitel. Rue de la... Schreib mal, wie schreibt man das? Rue de la Kack. Das ist so französisch. Wie schreibt man das? Keine Ahnung. Was? Guck de mal. La Kack. Das musst du... Französisch. Was heißt denn? Ich kann kein Französisch sprechen. Straße der Scheiße heißt das, oder? Rue de la Kack. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man Rue de la Kack schreibt. Straße der Scheiße. Wenn Klaus sich das anhört und ich hatte ja erst gedacht, wir nennen das Ding Wiener Steffi, aber Rue de la Kack finde ich ja noch bald noch besser. Wie... Straße der Scheiße. Du, ich habe da sogar schon mal einen Cache zugemacht, sehe ich gerade. Warte mal, muss ich mal eben aufrufen. Ist der etwa von mir? Hast einen Cache gelegt, de la Kack. Ah ja, da stecke ich, steck ich mal schön den Pettling in den Haufen da rein. GC5490Y. Rue de la Kack. Aber ist nicht von mir, ist von jemand anderem. Was? GC54? Und was? Ist auch schon archiviert. 54. Ja, macht ja nichts. 90 ja. 90 Y. Oder die 0 könnte auch ein O sein. Nee, das ist eine 0. Hide and Seek for Geocache, das ist in Bayern. Warte mal, wo ist denn das? Kelheim, ja. Baden-Württemberg ist das. Schick mir noch mal den Link von Kelheimer Biergarten-Event. Der ist jetzt komplett... Warte mal, ich schmeiß den in den Chat hier. Ja, genau, dann habe ich doch mal den Namen und dann... Genau, ich weiß aber jetzt nicht, ob dieses Rue de la Cac richtig geschrieben ist. Das ist völlig egal, das heißt jetzt so... Warte mal, jetzt machen wir noch mal Google Translate, mal gucken, was das denn jetzt heißt. So, übersetzen. Französisch. Rue de la Cac. So, übersetzen. Die Straße. Ja, sag ich doch, die Straße der Scheiße. Rue, also, das heißt Rue, also, so wie es da geschrieben ist, mit dem R-U-E, Leerzeichen D-E, Leerzeichen L-A? Ja, das scheint auch richtig zu sein. Also, hier, wenn ich bei Google Translate eingebe Rue de la, dann zeigt er an Rue de la Paix, das ist Straße des Friedens, oder Rue de la Republik, Straße der Republik. Okay. Also ja, es wird gut. Wohl also so geschrieben dann. Wir haben einen schönen Folgentitel. Rue de la Cac. ich schreibe das gerade, Klaus, schon mal. Schön, wir haben einen schönen Folgentitel. Rue de la Cac. Ja, und da jetzt keiner mehr anwesend ist und ich gerade auch nochmal zu meiner Tochter muss, ich würde es einfach mal sagen, wir beenden die Aufnahme und sagen einfach mal vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Andi, du willst noch vor der Tür und willst noch ein bisschen was für deine Schritte tun. Genau. Und ich hoffe, Gérard und Frank kommen noch und ja, dann sagen wir einfach mal tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, auf Wiederhören.